Heute bist du nicht allein, wir werden bei dir sein. In diesem Augenblick wirst du nicht alleine bleiben. Lasst alle Arbeit ruhen, lasst uns das morgen tun. Jetzt zählt nur eines und das ist das Zusammensein. Haltet die Uhren an, stoppt auf der Umlaufbahn. Die Sonne scheint auf dich und strahlt nur für dich allein. Das ist dein Augenblick, er kommt nie mehr zurück. Ruft alle Halt, damit es schallt. Halt! Haltet die Welt an, stoppt alle Uhren, so soll's immer bleiben. So wie es jetzt ist, so soll es nun für immer sein. Geht nicht nach Hause, diese Sekunde schreit nach Ewigkeit. Das ist unsere allerbeste Zeit. So war das nicht gedacht, doch es hat Spaß gemacht. Wenn du mit mir gemeinsam lachst. Wenn das Glück an dich denkt und einen Stern dir schenkt, dann greif ihm zu und halt ihn fest, das ist dein Moment. Haltet die Uhren an, stoppt auf der Umlaufbahn. Die Sonne scheint auf dich und strahlt nur.